Gogo Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr und beim Mutterfunk. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Waffenkulo. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 20.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Assi aus Duisburg. Guten Abend. Mahlzeit, Rudi, hi. Ja, du warst ja vor zwei Monaten, glaube ich, das letzte Mal. Eine Ewigkeit her. Und ja, du hast wieder was Neues im Gepäck. Du machst ja das Label Wirt Records oder sowas, ne? Wird Sounds Label, ja. Neben dem Label auch das Fest im Dezember. Ja, erstmal hast du mir direkt meine Pogo-Nummer weggenommen, ne? Die hast du jetzt als erstes gespielt. Ja. Ich musste echt immer überlegen, Pogo-Radio, ich höre ja gar nicht nur Pogo-Musik, was ich da überhaupt mitbringen kann. Hab dann festgestellt, dass meine Lieder alle wieder 5 Minuten lang sind. Hab ich gedacht, komm, bringst du auch mal einen kurzen, schnellen mit? Ja, gut, haben wir jetzt verpulvert. Ja, am Anfang immer kurz, schnell, so muss es sein. Das war die Band Go For It aus Essen. Essen-Gladbeck. Ja, ich habe mich da auch mal kurz vorher noch informiert auf ihrer Webseite. Die sind ja stark vegan und anti-rassistisch und anti-homophob und alles. Ja, passt gut in die Sendung. Ja, da sind die schon stark unterwegs, ne? Ja. Das ist ja ein Thema, hört man auf der Platte. Ja. Von vorne bis hinten raus. Was aber ja sonst bei, auch bei, so geile Musik. Hardcore-Bands ja nicht immer gang und gäbe ist, ne? Muss man dazu sagen. Ja, gibt es glaube ich die einen und die anderen. Ne? Da gibt es so die Street-Punk-Oi-Hardcore-Bands und dann die politischen. Ja, genau. Ja. Ja, sonst wollte ich vom Weird Sounds Fest erzählen. Natürlich. Ja, genau, mach. Das ist, also beim letzten Mal habe ich ja schon ein bisschen was erzählt über mein kleines, junges Label. Und wie es sich für so ein Label gehört, habe ich jetzt auch direkt mal so ein Labelfest am Start. Labelfestival. Im Druckluft in Oberhausen. Genau, am 20.12.2013 im Druckluft in Oberhausen. Ja. Das Weird Sounds Fest. Mit dabei Mr. Irish Bastard. Die kennt man, glaube ich, schon deutschlandweit. Die sind aus Münster, ne? Die kommen aus Münster, ja. Ja, genau. Ja, sind, ich glaube, so ziemlich das Größte, was in Deutschland so an Folkpunk gibt. Zumindest von dem, was ich so höre. Ja, ich habe mit Folkpunk immer so meine Probleme. Also es ist irgendwie, also gerade wenn es noch nicht aus Irland kommt, sondern irgendwie aus Deutschland, es kommt mir immer so vor wie so jodelnde Chinesen. Wobei ich glaube, mich zu erinnern, dass der Sänger Ire ist auch. Also zu seiner Errettung. Ja, nee, also manchmal habe ich, also das ist irgendwie so dieses Folkloristische, da habe ich so meine Probleme mit. Das ist genauso wie mit so CD-Samplern zum Thema Weihnachten, ne? Ja gut, die sind fürchterlich. Aber hat da jetzt ein Album rausgebracht, Bad Religion, glaube ich, ne? Ja, die und dann noch irgendwas, habe ich was anderes auf dem Schreibtisch liegen, was ich so nicht angerührt habe. Nee, das heißt Cashing in on Christmas, wo irgendwie allerhand Punkbands irgendwie zum Thema Weihnachten ihren Beitrag liefern. Und natürlich alles so ein bisschen mit zwinkerndem Auge, ne? Aber irgendwie ist es trotzdem Banane, finde ich. Ja, das ist meine Meinung. Ich finde es schön. Also ich finde es ja einfach wenn man so von Musik den Charakter betrachtet, dass sie was transportiert und irgendwie Leute verbindet halt auch. Das kann man oft halt tun mit Musik, die halt Folklore ist. Ne? Ich meine, ich war jetzt schon das ein oder andere Mal auch in Irland und wenn du da irgendwo in der Kneipe sitzt und die Leute schließen sich einfach zusammen und singen zusammen. Der eine bringt eine Geige mit, der andere bringt eine Gitarre mit, sonst haben die irgendwelche Klarinetten und sonst was für Instrumente dabei. Das ist einfach Hammer so, ne? Also irgendwie, man merkt so, dass so ein Spirit einfach, ne, durch den ganzen Laden geht, wo sich alle irgendwie einklinken können und jeder, egal wo er herkommt, kann irgendwie mitmachen, mitsingen. Und es ist halt ein sehr schönes verbindendes Element so, ne? Und ja, es kommt wahrscheinlich immer drauf an, welchem Bein man da gerade mit aufgestanden ist, ne? Und wenn man halt irgendwie unheimlich viele Leute kennt, die irgendwie einem nicht so sympathisch sind und die so eine Musik gut finden, dann hat man natürlich eine gewisse Abneigung dagegen. Ja, ich sag mal, gerade auch dieser Folk-Punk-Bereich, der ist ja natürlich inflationär letzten Jahre gewachsen. So, ne? Da gibt es ganz viele Bands, die dann halt einfach eine Geige mit reinnehmen und das soll dann irgendwie Folk-Punk sein. Ja. Aber gut, da gibt es halt schon, ne, qualitative Unterschiede und ich finde, Mr. Spasta sind da definitiv so die Creme de la Creme mit in Deutschland. So, ja. Dann spielen wir noch was von denen. Das Lied Stupid Bastards. War jahrelang mein Wecker-Klingelton. Besser geht's gar nicht zum Aufstehen. You think you're so much smarter than Ja, das war ein Irish Bastard. Und die spielen am 20.12. in der im Druckluft in Oberhausen. Genau. Und aber auch geil, ne? Ich erzähle dir einen von den verbindenden Elementen von Folkmusik. Ja. Yeah. Dann hören wir uns erstmal ein Lied an, worum es dann geht. Erstmal jeden, der einen immer mal geärgert hat, zur Strecke zu bringen. Also so viel dazu. Ach so. Ja, kann ja passieren, ne? Ja, die Band ist die auf deinem Label? Die ist nicht auf meinem Label, ne? Die sind dann, glaube ich, doch schon ein bisschen zu groß dafür. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die sich inzwischen sogar selber als Label haben. Ne, die sind ja, also, wenn man auch den Bandinfos glauben kann, war das ein paar Monate nach deren Gründung irgendwie mit den Levelers auf Tour gewesen. Von Anfang an. Also große Nummer Levelers, wenn du jetzt nicht so viel Folkmusik hörst, dann. Ja, die sagen aber schon was, ja. Die sind immer auf allen möglichen Festivals, ne? Genau, also in England sind die gerade, ne, sind die unheimlich groß. Also da waren die Mr. Spastard-Leute halt von vornherein, sag ich mal, groß dabei. Und ja, die spielen auch irgendwie in Tokio und solche Geschichten. Also die kommen schon weit in der Welt rum. Ist, glaube ich, schon eine größere Nummer, die da betreiben. Ja. Ja, wir kommen mal zu Ferocious Dog. Die Band, die ist ja aus England. Genau, die Jungs sind aus England. Ja. Das habe ich zum ersten Mal Jungs gesagt. Ich habe mir letzte Mal Strichliste gemacht, welche Wörter ich denn so am meisten benutze. Ja. Jungs hat auf jeden Fall einen Schnaps gegeben, jedes Mal. Beim Radio Bingo im Nachhinein. Ah ja. Nee, auf jeden Fall, ja, Ferocious Dog, die sind ja bei mir auf dem Label mit ihrem Album. Da ist eine Frau dabei, ne? Da ist keine Frau dabei. Nee, wo war eine Frau dabei? Irgendwo habe ich ein Foto gesehen, wo eine Frau dabei ist von den Bands. Weil Mr. Irish Bastard oder was? Bei Mr. Spaß ist eine Frau dabei, ja. Ah ja, okay, dann waren es die. An der Flöte. Ah ja. Nee, Ferocious Dog sind sechs Jungs und Männer aus der Gegend von Nottingham, beim Sherwood Forest. Ja. Und ja, die sind ja bei mir auf dem Label drauf. Die kommen extra für das Festival einen Tag runtergeflogen. Die spielen am nächsten Tag schon wieder in England. Ja, die bezahlst du Flüge und alles. Oder wie? Ja, genau. Schön. Damit könntest du also, du zahlst für vier Leute zahlst du, oder vier Leute sind es, oder? Sechs Leute. Sechs Leute zahlst du die Flüge. Du könntest also sechsmal Urlaub machen in England. Wahrscheinlich, ja. Weil ich ja auch Leute da kenne, ne? Würde ich ja günstig unterkommen. Ja. Und ja, ich sag mal, dazu gesagt, Festival ist auch so ein bisschen mein Geburtstag. Ja. Von daher haue ich mir da auch selber mal einen mit raus. Ja, also aber stimmt schon. Also wenn genug Leute kommen, dann hockst du dann auf der Kohle und. Genau. Also wenn keiner kommt, mache ich an meinem Geburtstag ein ziemlich langes Gesicht. Ja, scheiße. Was auch nochmal ein Aufruf sein sollte, Leute. Ja, klar. Kommt vorbei, gratuliert mir zum Geburtstag. Ich meine, wenn man am seinem Geburtstag, also mein Geburtstag stelle ich mir eigentlich anders vor. Ne? Da sehe ich mir eher so, dass ich mich feiern lasse und entspannt bin und nicht irgendwie den größten Stress im ganzen Jahr habe. Ja, aber das habe ich ja jetzt auch schon oft gemacht. Ne? Also irgendwie. Und ich sag mal, ohne jetzt übertreiben zu wollen, sind die Partys bei mir tatsächlich immer so gut gewesen, dass man da auch Jahr zu Jahr vor einem größeren Druck steht, einfach die geilere Party zu liefern. Und da ist es jetzt fast weniger Stress, einfach mal so ein Konzert zu organisieren. Wie viele Leute hast du da, die dir helfen oder die dir wirklich, wirklich helfen? Also jetzt nicht irgendwie so ein bisschen helfen, sondern die sich auch noch mit drum kümmern. Also ich sag mal, helfen darf mein ganzer lieber Freundeskreis oder der engste Freundeskreis. Wissen die zum Teil noch nicht mal von ihrem Glück, aber die sind alle schon ein bisschen eingeplant. Mhm. Ja, ich habe ganz alter Freund von mir, der Linne, der eine oder andere kennt den, der spielt bei Repertorial Schlagzeug, hat eine Zeit bei Lost Boys Army Gitarre gespielt, macht gerade so abgefahrene Stoner-Rockmusik. Also der ist halt, was so Veranstaltungstechnik und so geht, auch so ein bisschen unterwegs. Der wird, sag ich mal, mir dann helfen, die Bühne zu managen. Mhm. Dann meine liebe Freundin, mein Mäusezahn, die gerade drüben auf der Couch sitzt, die wird mir am Merch-Stand helfen. Dann habe ich meine Schwester, die Kasse dann so ein bisschen betreut und so. Also alles hochgeschätzte Vertrauenspersonen, um die herum ich dann sozusagen dann so ein Team aufbauen kann. Also ohne geht's ja gar nicht, ne? Das Ganze dann, ja klar, sonst hängst du drin, ne? Genau, allein nichts, zu machen. Wenn dann die Leute hinter der Theke mehr saufen als die Gäste. Ja, wobei, Theke macht das Druckluft selber. Ne, ach so, da bist du sozusagen draußen. Aber damit verdienen die ihr Geld. Ja, genau. Aber aber wie du schon sagst, wenn wirklich keiner kommen sollte, was ich jetzt nicht glaube, ne, das ist einfach ein geiles Line-Up. Da sind wenn man einigermaßen auf die Musikrichtung steht, ist das echt ein gutes Paket. Ja, es sind drei Bands, ne? Es sind drei Bands und zusätzlich gibt es noch als Special Guest Steffi Bella and the Headbreakers. Das ist so eine sehr gute Sängerin aus Duisburg, die Steffi, mit mir zusammen selber nochmal an der Gitarre und dem Linne, eben erwähnten alten Freund von mir, am Bass und an der Gitarre. So ein Akustik-Punk-Cover Projekt, sag ich mal. Also dann stehst du da noch selber auf der Bühne. Ja, wenn das nicht genug wäre mit dem Stress, stehe ich auch noch selber auf der Bühne. Scheiße. Am Abend, ja. Ja, scheiße. Ja. Aber was kann man Schöneres haben am Geburtstag? Also auf der Bühne zu stehen und sich danach feiern zu lassen von Bands, die man geil findet. Also. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass es alles so hinhaut, ne? Und nicht irgendwelche Sachen dazwischen kommen, wie zum Beispiel scheiß Wetter. Kann ja mal passieren im 20.12., dass da irgendwie... Kann ich mir nicht vorstellen, dass da kalt ist. Dass da irgendwie plötzlich alle merken, sie haben ja gar keine Winterreifen drauf und dann irgendwie zu Hause bleiben. Oder die Bahn irgendwie streikt oder plötzlich merkt, es hat geschneit und dann plötzlich alle Züge ausfallen. Kann ja alles passieren. Damit das nicht passiert, sei mal nochmal ganz kurz auf den Vorverkauf hingewiesen, der auf meiner Webseite weird-sounds-fest.de auch stattfindet, beziehungsweise einfach über Facebook mich anschreiben. Auf Weird Sounds findet man eigentlich mein Label. Und dann sich die Tickets schon mal im Vorverkauf zu sichern. Ja, spielen wir mal Ferocious Dog. Das Lied hat fast 5 Minuten. Das gibt's eigentlich hier gar nicht. Wenn man es irgendwie, bevor ich irgendwie, vielleicht blende ich es sogar aus, wenn ich irgendwie Angst habe. Es klingt auch lange aus und so. Ja. Also. Okay. Aber hören wir mal rein. Hören wir mal rein. Yourself true, you're looking to my red eyes. Now give me back my chip, 'cause I'm a free thinking man. I don't need no guiding, and 'cause I'm a free thinking man. I don't care if I am damned. I am damned. I won't take it as it comes no more. I'll pull against your sin. Don't tell me what to think, no mocks, I question everything. I'm a free thinking man. I don't need no guiding, and 'cause I'm a free thinking man. I don't care if I am damned. I am damned. The center of the universe and celebrate its birth. The infidels and burnings were falling from the earth. The mighty, the chosen, the golden gleaming crowns. The guilty pay the price and the innocent will drown. 'Cause I'm a free thinking man. I don't need no guiding hand. 'Cause I'm a free thinking man. I don't care if I am damned. I am damned. To solution, face the facts with no delusion. Take away all this confusion. So we live with earth pollution. That's political contribution. Choice removed by mass dilution leaves a poor substitution. War for peace, now that's illusion, delivered with perfect elocution. The power of the institution, twinned with religious persecution. In the face of destitution, there is only one solution. Revolution. Revolution. Ja, Ferocious Dog. Du bringst ja aber auch mal eine ganze Playlist durcheinander, ne? Ja, warum? Weil das witzigerweise genau das Lied war, was ich gedacht habe, kannst du als letztes spielen, weil man das so schön ausfaden kann. Ah, verstehe, ja. Jo, ist ja egal. Jetzt haben wir es halt mal komplett durchgehört. Ist auch ein super Song, also von daher soll mich das nicht stören. Ja. Ja, und um das Ganze zu komplett zu machen, Incoming Lehrgut spielen ja auch. Auch eine Band, die bei dir auf dem Label ist, und der Dave war ja auch schon hier in der im Studio gewesen. Genau, schöne Grüße an Dave nochmal, sehr angenehmer, lustiger Geselle. Ja, und das Lied, das jetzt läuft von Incoming Lehrgut, gefällt mir vom Namen her saugut, das heißt nämlich die schönsten Schaufelrad-Baggerstrecken Deutschlands. Ich bin froh, dass du das ausgesprochen hast. Ja, ich finde es ein klasse Titel. Also, wenn ich mir das einfach mal so vorstellen darf, irgendwie Schaufelradbaggerstrecken. wenn so ein Schaufelradbagger durch Deutschland fährt. Also. Ist ja auch wie bei vielen Texten von Incoming Lehrgut so, man muss halt ne, ein bisschen auf den Wortwitz auch im Lied mal hören. Ja. Und also der Titel selber, der kommt ja als letzter Satz quasi in dem Lied vor. Armseliges Gequatsche interessiert mich noch weniger als die schönsten Schaufelradbaggerstrecken Deutschlands. Und ich finde es auch super. Also ich finde, etwas so auf den Punkt zu bringen, ne, dein Gequatsche interessiert mich noch weniger als... Ja, also ehrlich gesagt, angenommen es gäbe irgendwie nachts so eine Sendung, wo die schönsten Schaufelradbaggerstrecken Deutschlands vorgestellt werden würden, dann würde ich sie auf jeden Fall gucken. In der dazugehörigen Stimmung wahrscheinlich. Ne? Ja, also klar. Wenn er sich da gerade durch eine Großstadt durchbaggert. Ja, das ist natürlich wieder Action, ne? Das ja, ist, ja, das ist was los. Hören wir mal rein, oder? Incoming Lehrgut. Ja, man kann es nicht oft genug sagen. Die schönsten Schaufelrad-Baggerstrecken Deutschlands. Ein Lied von Incoming Lehrgut von ihrer neuen CD GIF GIF bei Weird System erschienen. Good Sounds. Weird Sounds. Wir wollen ja nicht die Namen durcheinander werfen. Ja, stimmt. Weird System ist was anderes. Ich habe, glaube ich, das einzige Weird genommen, was noch frei war. Ich glaube, Weird System gibt's, Weird World gibt's. Ja. Aber lustigerweise Weird Sounds noch nicht. Nee, Incoming Lehrgut, super Band auch. Die wärmen sich, nee, ich glaube, jetzt am Wochenende wärmen die sich schon auf. In Krefeld spielen die mit Nonstop Stereo. Ja, stimmt, habe ich gelesen. In der, was ist das, Kulturrampe? Kulturrampe, glaube ich, ne? Ja. Auch netter Laden. Ich meine, Krefeld hat immer so das Problem, da kommt man immer schwer weg. Ach so, wegen der Nahverkehrsanbindung oder was? Ja, die ist wirklich fürchterlich. Also es gibt keinen Ort, der schlechter angebunden ist als Krefeld, glaube ich. Mhm. Jetzt wollte ich eigentlich Werbung für das Konzert machen, jetzt rede ich hier den Ort schlecht. Aber also bis 12 Uhr geht's locker, ne? Keine Sorge, man kommt da schon hin und weg vom Konzert. Aber danach, wenn man halt noch irgendwo versacken will, ist vor allem im Ruhrpott bist du es ja gewohnt, dass du Tag und Nacht zu jeder Uhrzeit überall hinfahren kannst. Und dann hast du so eine Nachbarstadt wie Krefeld, wo einfach so ein Loch ist, was dich dann einsaugt und die ganze Nacht nicht mehr rauslässt. Also. Ja, wenn es was zu bieten hat, ne? Nachts. Ich war noch nie in Krefeld. Ich habe eine Zeit lang sogar mal da fast gewohnt. Ja. Direkt in der Innenstadt am Ostwall. Ja, da gab es damals einen Döner, der war saulecker. Das war also schon mit fast das Highlight aus Krefeld. Alle Krefelder, schönen Gruß an alle Krefelder. Nee, aber wie das mit so Dönerbuden ist, wenn da eine funktioniert, dann hast du da innerhalb von einem Jahr hast du dann 10 Dönerbuden gehabt. Ja. Mit dem, also so einen Preiskrieg habe ich noch nie erlebt. Döner für 1,50 danach. Stereo Total kommen aus, nicht Stereo Total, Stereo, wie heißen sie? Stereo. Non-Stop Stereo, ja genau, die kommen doch aus Krefeld, ne? Genau, die kommen auch aus Krefeld, ja. Ja. Also in Caballero ist ja auch so zum Teil, ne? Die kommen nach Krefeld, Köln. Ich gehe ja am Wochenende auf ein Konzert, aber allerdings in Köln ins AZ. Die sind ja umgezogen, die wohnen jetzt am Eifelwall. Oder es ist jetzt am Eifelwall. Da spielen TOD aus Dortmund, sind die, glaube ich. Ja, Dortmund. Aus Duisburg, oder? TOD sind aus... Wenn das die TOD sind, die ich kenne, dann sind haben die mal bei uns im Proberaum geprobt. Ja. Ja, was ich da aus dem Internet recherchiert habe, da kommen die aus Dortmund. Aber von mir aus Duisburg. Ist mir egal. Ja. Meine, vielleicht gibt es auch mehrere, ne? Der Ton ist überall. Da spielen die und dann noch spielt noch Panzerband aus Flensburg. Und da bin ich echt mal gespannt, weil die neue Räumlichkeit da am Eifelwall ist, also für meine Verhältnisse ist sie ausreichend und ganz angenehm. Im Vorfeld haben natürlich noch viele gemotzt und so, aber früher war das ja das AZ in Kalk und das war halt, wo ich gewohnt habe oder wo ich wohne, ist es halt ein bisschen weit weg. Ne? Man will ja schon irgendwie gemütlich irgendwo hinkommen und wieder zurück. Also hast du da räumen lassen, oder? Ja. Sie kleine haben Ortsverlagerung, genau. Ja, dran. Genau. Ja, und da habe ich jetzt ein ganz kurzes Lied von TOD, das ich ja mal hier laufen lassen möchte. Das heißt, wir machen Punk. Saufen, Junge. Ich will spätestens um 10 Uhr nicht mehr gerade gehen können. Ja, so stelle ich mir den Samstagabend vor. Genau so. Ja, Punk. Ja, genau. Einfach und direkt. So muss es sein. Also ich muss da nochmal nachforschen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das die TODs sind, die bei uns geprobt haben. Ja, es gibt ja nur eine Band, die so heißt aus der Gegend. Wahrscheinlich, ja. Weiß man nie, es gibt ja jetzt auch verschiedene Kotzreiz-Bands. Nee, es gibt nur zwei. Die eine, die schreibt sich falsch und die andere schreibt sich richtig. Und die sich richtig schreibt, kommen aus Berlin. Und die andere, die ist schon älter. Ich habe das andersrum gehört, aber ist man wahrscheinlich nee, die ein bisschen betriebsblind. Die eine ist älter, die kommt aus dem Ruhrpott und die schreiben sich mit C am Anfang und irgendwie am Schluss mit AI. Und die machen so Oi-Streetpunk und die anderen, das sind die Spaßvögel aus Berlin. Wo ich mich, ich weiß gar nicht, die aus Berlin, gibt es die schon lange? Ich habe mich da nämlich gewundert. Die gibt es noch nicht so lang. Die gibt es die, das ist genau das gleiche wie mit Systemfehler. Diese schlechte Band aus Berlin, die sich irgendwie total, also so falsch geschrieben haben, so Fehler, ne, am Schluss. Ja, kann ich auch so. Und, von Flyern, glaube ich, nur so. Ja, da gab es dann irgendwie letztes Jahr so einen Kinofilm und es ging irgendwie so ein Jugendkinofilm irgendwie um so eine fiktive Punkband, hat er mitgespielt und die hießen natürlich nicht Systemfehler, sondern Fehler. Na, damit hatten die natürlich auch keine Probleme mit Namensgebung. Also blöd für die. Das war ja jetzt eine Fake-Band gewesen. Aber es war eine Fake-Band, die halt auch mit Fake-Liedern, also die Lieder selber für diese Fake-Band, für den Kinofilm, die hat dieser Musiker, der immer bei Harald Schmidt Show irgendwie da das Klavier bedient, hat die Lieder geschrieben für diese Fake-Band. Helmut Zellet heißt er. Genau, genau. Der hat die Lieder geschrieben für diese Fake-Band, für diesen Film. Ja, Punk. Ja, aber ich frage mich halt immer, also wenn man selber, ne, ich habe ja auch jetzt in der einen oder anderen Kapelle gespielt, das ist immer mit das Schwerste, so einen Bandnamen zu finden. Und also ist ja schon schwer genug, Musik zu spielen, die keine andere Punkband gespielt hat, so ungefähr, weil das ist ja auch alles immer irgendwo dann doch dasselbe. Aber dann auch noch so einen Namen zu nehmen, den es schon gibt, nur einen Buchstaben auszutauschen, das finde ich komisch. Also wenn ich mir da überlege, was ich mir da teilweise für Gedanken mache. Ja, also, ich würde es auch nicht machen, ne? Also, aber es funktioniert ja. Es gibt ja auch Subhumans aus Vancouver, die es schon ewig gibt, und es gibt die Subhumans aus Großbritannien, die es schon ewig gibt. Siehst du, da hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass da zwei verschiedene Bands sind. Ja, nee, von den aus Vancouver hast du wahrscheinlich wenig gehört, weil die selten hier gespielt haben. Und die anderen, die kommen ja schon so einmal im Jahr. Ja, wer weiß, vielleicht war ich bei denen aus Vancouver auf Konzerten, habe mich gewundert. Das glaube ich nicht. Weil die schreiben es dann auch immer dazu, ne? So extra. Aber die gibt es halt auch alle beide schon ewig. Und erst durch die Erfindung des Internets haben sie herausgefunden, dass es halt zwei gibt. Aber das ist das Erste, wenn man Bandnamen sich ausdenkt, dass man erstmal ins Internet geht und danach googelt. Erstmal googeln und dann enttäuscht sein. Es gibt irgendeine Hinterhofkapelle in irgendeinem Land der Welt, gibt's, die nennt sich schon so. Ja, oder wenn du halt einen Bandname hast, der halt wie Go For It zum Beispiel, da musst du halt schon noch ein paar Suchbegriffe mehr eingeben, sonst hast du irgendwie, kommst du auf der ganz falschen Seite raus. Hast du die gefunden? Ich finde die selten. Ich bin halt bei Facebook mit denen befreundet, deswegen. Ja, nee, ich habe die gefunden. Bin ja hier, habe ja einen großen Internetführerschein. Weiß ja, wie es geht. Go for it Hardcore oder so, ne? Muss man da. Ja, oder Hardcore oder sonst irgendwas, also dann passt es. Ja, jetzt, um das Ganze noch abzuschließen, was am Samstag los ist, Panzerband, die Band aus Flensburg, möchte ich jetzt noch ein Lied vorstellen. Die Lieder, die ich ja hier, im Gegensatz zum Assi, der hier Lieder mitgebracht hat, meine Lieder sind ja nur eine Minute lang, ne? Deshalb kann ich die auch mal hier ganz schnell mal kurz zwischen reinschmeißen. Und zum Pogen geeignet. Genau. Auch für Leute, die Kette rauchen und keine Ausdauer haben. So eine Minute lang Pogen, das geht immer. Auch mit, auch wenn man die Luft anhält. Ja, das Lied heißt Messehallenkehrerin. Auch schön. Yeah. Tja, das Arbeitleben frisst. Ja, ist auch ein süßes Gefühl. Dass das Arbeitsleben einen auffrisst? Ja. Boah, was soll ich dazu sagen? Ja, was arbeitest du eigentlich so tagsüber? Tagsüber? Ja. Schlimm ist ja, dass man, wenn man gefragt wird, was machst du so? Ja, genau. Immer so genötigt ist zu sagen, was man denn so beruflich macht. Ich sag dann immer, ich mach so ein Indie-Label. Und dann ist man, cool, kannst du davon leben? Ja, natürlich nicht. Ja, ich bin so im weitesten Sinne so im IT-Bereich quasi tätig. Also ich bin interner Softwareentwickler, kannst du sagen. Also ist also so, jetzt, so ein Nerd oder was? Nee, ich bin ja da einer der wenigen, die da auch im echten Leben zurechtkommen in der Sparte. Das ist ja mein Riesenvorteil. Also jetzt habe ich hier, muss ja aufpassen, was ich sage, ne? Ich habe ja auch den irgendwie einen oder anderen Kollegen, der das heute hier zuhören könnte. Ja, aber es ist schon so, dass man in so einem technischen Bereich viele Leute hat, auf die das klassische Nerd-Schema wohl zutreffen würde. Und dann hat man halt den einen oder anderen darunter, der auch, ich sag mal, mit zwischenmenschlichen Kommunikationsfähigkeiten, es reicht ja in dem Bereich dann auf einem normalen Level zu sein. Man muss ja gar nicht brillieren. Und schon ist man irgendwie so das perfekte Bindeglied zwischen Nerdtum und Menschheit quasi. Und das ist dann auch so ein bisschen mein Job. Also ich bin da, hoffe ich, doch weit entfernt davon. Und du merkst doch, ich komme gerade so ein bisschen ins Schwimmen. Ja, so, bist, wahrscheinlich Communication Administrator of Service oder sowas. Of Supervising Service irgendwas. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung, wie man es jetzt bezeichnen wollen würde. Es ist immer auch schwer, das zu erklären. Ne? Wenn du dann irgendwie einen hast, was machst du so? Und dann am besten Freundin meiner Freundin oder so, oder die Freundin, Einzahl, das zweite, die wollen dann gerne wissen, was das denn genau ist. Dann erzählt man so 5 Minuten, blickt in fragende Gesichter, ist 10 Minuten dabei und dann irgendwann, ach, Computer. Ne? Ja. Ja. Also von daher, Computer. Ja. Ja, das ist auch mal gut. Also eine gute Erklärung. Kann ich mir was drunter vorstellen. Irgendwas mit Computern. Irgendwas, genau. Mhm. Ja, bevor wir wieder zu deinen Wunschliedern kommen, muss ich hier noch ein Lied zwischen reinschmeißen. Es dauert auch nur 1,5 Minuten. Das ist von einer Band, von meinen Kumpels aus Mannheim, die mich genötigt haben, von ihrer neuen Platte, die jetzt bald rauskommt, die sind jetzt gerade noch im Studio, haben sie mir schon ein Lied geschickt, das heißt Morning Glory. Die machen eigentlich, machen sie so Schweinerock und passt ja nicht so ganz so zum Thema Pogo Radio, aber sie haben mich dazu genötigt. Außerdem darf ich da immer auf dem Sofa pennen beim Gitarrist Alex, der schon seit 10 Jahren elektronische Fußfesseln trägt. Deshalb haben sie auch nicht die Möglichkeit, außerhalb von Mannheim zu spielen. Deshalb spielen sie halt immer nur im 7er, im Blau oder unter der Brücke. Also immer so 1 Kilometer Umkreis. Und ja, und der Erik, der verkauft... Kein Scheiß jetzt, oder? Ja, ist so, ja. Und der Erik, der Sänger, der verkauft über eBay so Kräuterbadezusätze, die er halt immer vorher an sich selbst testet. Deshalb kann er halt auch nicht so weit sich außerhalb von Mannheim bewegen. Deshalb haben sie sehr viel Hoffnung reingesetzt, dass sie vielleicht hier über Pogo Radio vielleicht schaffen, ein bisschen bekannter zu werden. Ja, die Band existiert schon seit 2002. Sie sind auch jede Woche sind sie auch fett am Proben. Aber was dabei rauskommt, ich glaube, gefühlt haben sie es vielleicht gerade mal so 20 Lieder oder sowas. Also, gut Ding will Weile, ist ihr Motto. Und wie gesagt, jetzt kommt jetzt endlich mal die neue Platte irgendwann mal raus. Kann nur noch sich um Jahre handeln. Und ein Lied davon hören wir jetzt, von Mondo Guzzi nämlich. Das Lied heißt Morning Glory. Das waren Mondo Guzzi aus Mannheim. Ja, passt auch ganz gut. Relativ kurz, ne? Ja, ja, genau. Ja. Passt auch ganz gut zu dem zu der Scheiße drauf Themenwoche beim Bermuda-Funk diese Woche. Und ja, sag mal was dazu. Was muss man gemacht haben, damit man so eine Fußfessel tragen muss? Aber ja. Ich weiß ja gar nicht, ob das ein Thema fürs Radio ist. Nee. Aber ich habe mir vorgenommen, mit dem Alex mal wieder eine Sendung zu machen und dann werde ich mich intensiv mit ihm darüber unterhalten. Da bin ich gespannt drauf. Nee, von der Mucke her, das war ja jetzt durchaus zu Burgen geeignet, oder? Also, ja. Ich weiß gar nicht, was du da vorher zu kritisieren hattest. Ja, gefiel ganz gut eigentlich, oder? Sind die unterwegs? Unterwegs eigentlich weniger, ne? Das Zweite, was ich mich gefragt habe, ist, warum man eigentlich Schweinerock sagt. Ich meine, ich wusste auch direkt, was für eine Musik gemeint ist. Ja. Aber warum sagt man das eigentlich? Warum sagt man Schweinerock? Schweinerock ist eigentlich eher so diese harten Gitarren, also die halt auch mal ein bisschen quietschen dürfen, also nicht so wie beim Punkrock, einfach so straight, sondern da ist auch mal so ein Gitarrensolo ist da mal erwünscht, ne? Und normalerweise gehen so Lieder dann auch mal gerne so 4, 5, 6 Minuten. Also ich hatte mir jetzt dazu überlegt, ob es wirklich an dem Kopf von Motorhead liegen könnte. Das da ist ja, glaube ich, so ein Schwein, das oder? Das kann gut sein, ne? Dass man dann so alles, was Richtung Motorhead geht, dass es dann vielleicht da könnte ich recht haben, ja. Aber ich glaube, die Jungs, ich kenne die jetzt nicht, ne? Die jetzt gerade gespielt hast da. Ja. Die können, oder habe ich gute Kneipe rocken, oder? Also da dürfte alles zerlegt werden, was da an Möbeljahr drin steht. Ja, so ist es. Das könnte auch diese Fußfessel erklären, ja. Deswegen die Fußfessel. Ja. Ja. Du hast noch was mitgebracht von das kann ich wieder. Du suchst immer Bands aus, die ich irgendwie nicht aussprechen kann, ne? Defecation Area. Defecation Area, ja. Grundsolide Duisburger Band. Ja. Habe ich was mitgebracht. Ja, die Jungs sind auch super. Die sind auch, ich weiß jetzt gar nicht genau, seit wann die unterwegs sind, aber auch schon gefühlte 200 Jahre oder so. Ja. Die machen eigentlich ziemlich klassischen, dreckigen Punkrock. Ganz kleiner Rock'n'Roll. Einschlag bei dem einen oder anderen Lied sind. Das wäre also hier der Alex von denen, das wäre auch mal ein super Gast für dich eigentlich, fällt mir da ein so. Der macht auch noch nebenbei so ein Fanzine Out of Order, glaube ich, heißt das. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch gesagt. Und also wie gesagt, in Duisburg kennt man die Jungs selbstverständlich. Und die sind auch in diesem, um da nochmal die Kurve zu kriegen, in diesem Buch drin, dieses hier mit Schmackes, Punkrock im Ruhrgebiet. Ach ja, stimmt, da gab es ein Buch, da, ne? Genau, das ist ja irgendwie rausgekommen vor, weiß ich, also auf 2, 3 Monaten auch schon wieder, ne? Ja. Da werden die zum Beispiel auch drin erwähnt. Ja, die Online-Redaktion hier, die sagt, der verrät mir gerade, dass bei Wolverine, also das ist auch eine Sendung bei Punkrockers Radio, wo auch Pogo Radio montags zwischen 20 und 21 Uhr ausgestrahlt wird, live, im Gegensatz beim Bermuda-Funk, da ist es ja mehr oder weniger eine Aufzeichnung, sind Defecation Area interviewt worden. Da waren die in der Sendung. Ja, ich glaube, das war so gestern oder letzte Woche, weiß ich gar nicht. Genau, aber... Auf jeden Fall in der Vergangenheit. Alles ja. Pogo-Radio, da laufen die Sachen zusammen. Entweder bei uns im Proberaum mit TOD und Inkami Lehrgut und ich weiß nicht wem, oder im Pogo-Radio. Defecation Area mit dem Lied Generation Dump. Because I think we're better because Defecation Area. Und jetzt kommen wir zu den zu der Not-To-Do-Liste. Also die Not-To-Do-Liste, ich muss es nochmal vorstellen, also die Not-To-Do-Liste beendet halt, also ich frage jeden Gast irgendwie, welche Dinge würdest du nie mehr machen oder nie machen? Ja, ich habe ja schon fast mit Blick auf die Uhr gehofft, dass der Kelch ja doch an mir vorübergeht. Nein. ja, als du mir die Frage gestellt hast, habe ich erstmal wirklich überlegt, was ich denn wirklich nie machen würde. Ich bin erstmal ganz unverfänglich auf sowas Banales gekommen wie Stabhochsprung, was dann auch gleichzeitig mein Punkt 1 wäre. Also nicht nur, weil ich überhaupt nicht in der physiologischen Lage wäre, glaube ich, ob das richtig jetzt ausgesprochen ist. Mit einem richtigen Drogen, mit einem richtigen Kräuterbade zu setzen vielleicht. Dann fliegst du, dann denkst du vielleicht, dass du hochfliegst. Ja. Das mag sein, ja. Nee, aber ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Das ist auch so ein Video, was seitdem es Internet gibt, irgendwie durch die Gegend, glaube ich, geistert von irgendwelchen Olympischen Spielen. Ach so, wo der sich die Eier aufspießt. Wo der den Stock voll vor die Klötze kriegt. Ja. So, und das hat sich so bei mir eingebrannt, dieses Bild, dass ich wirklich, wenn ich irgendwo Stabhochsprung im Fernsehen sehe, immer darauf warte, dass sich da einer, dass einer quasi Billard spielt, ne, mit seinen kleinen Freunden. Okay. Von daher wäre das Punkt 1 gewesen. Würdest du nie machen? Würde ich nie machen. Okay. Also, ja, jetzt hatte ich eigentlich gehofft, wenn ich es schon vortragen muss, dass ich es über die Sendung verteilt sagen kann. Und, nee, am Stück. Genau, dann ist jetzt. Komme ich mir nämlich dann so, ja, so langweilig vor. Das zweite, wo du gerade eine Kippe ansteckst, ist definitiv mit dem Rauchen anfangen. Ja. Das werde ich nicht mehr machen. Da habe ich vor über 10 Jahren erfolgreich mit aufgehört. Nachdem ich wirklich jahrelang geraucht habe und es wirklich auch gehasst habe, wie die Pest. Von daher, Rauchen, Dankeschön. brauche ich nicht mehr. Ja, Punkt 3 wäre dann für mich einen Finanzberater in meine Bude lassen. Ganz im Gegensatz zu den Zeugen Jehovas. Da warte ich bis heute noch drauf, dass die mal vorbeischauen. Ja, ganz einfach. Ich meine, ohne so einen Finanzberater hätte ich wahrscheinlich den ganzen Lebensspaß jetzt auch nicht machen können, weil ich ja einfach irgendwie alles, was ich so an Bausparvertrag hatte, dann mal auf den Kopf gehauen habe. Aber letzten Endes, ja, so ein Finanzberater, also ich fand immer den Spruch schön, man sagt zum Gebrauchtwarenhändler ja auch nicht Mobilitätsberater. Und von daher sind, glaube ich, Finanzberater mit die schlechtesten Menschen noch nach Zeugen Jehovas. Also, weil, wie gesagt, da freue ich mich, wenn Zeugen Jehovas zuhört, der kann gerne mal vorbeischauen. Ja, ich habe auch schon welche vor der Tür stehen gehabt und haben gesagt, ey, passt mal auf, Mädels, ich mache hier eine Sendung. Wollt ihr nicht mal reinkommen? Dann können wir uns unterhalten über Gott. Das wäre super, ja. Ja, allerdings. Dann kannst du mich bitte auch wieder dazuschalten. Ja, allerdings haben sie dann gemeint, ja, das dürfen sie nicht. Weil, Copyright-Verletzung. Nee, das müssen sie vorher absegnen von oben. Also nicht von Gott, sondern von ihren Vorgesetzten. Und dann kamen sie dann wieder und haben dann mir erzählt, ja, das dürfen sie halt wirklich nicht machen. Sie haben nochmal nachgefragt. Ja, ja, ist ja auch, ne? Ich meine, wenn die jetzt vor aller Welt. Ist auch professionell. Einsehen müssten. Es wäre ja unter Umständen ein Eigentor geworden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, also von daher war es echt professionell. Und ich hätte auch vielleicht eventuell sogar ein Problem gekriegt mit dem Bermuda-Funk, weil man keine Werbung für religiöse Vereinigungen machen darf. Ja. Und es könnte ja auch passieren. Na? Dafür sind die ja da, dass die Werbung für ihren Verein machen. Ja. Naja, vielleicht ganz kurz noch der wirkliche Punkt, wo ich also der richtig nach reichlich Überlegungen zugekommen bin, was ich denn nie wieder machen wollen würde. Da hätte ich eigentlich auch Scholit mitzubringen können, fällt mir gerade ein. Mhm. Aber habe ich nicht gemacht. Nee, ist eigentlich, was ich früher zugegebenermaßen so gemacht habe als junger Punker, einfach so meinen Geschmack einzuschränken, meinen geschmacklichen Horizont einzuschränken, so dass ich sage, da höre ich jetzt gar nicht hin, das mache ich nicht, weil mir das halt, weiß ich nicht, nicht dreckig genug ist oder ich weiß nicht was. Und also zum Beispiel so eine Band wie Rancid, die ist komplett an mir vorbeigegangen, weil das bei mir einfach früher, das haben die Popper will ich jetzt nicht sagen, ne, aber irgendwie die coolen Guys gehört, die mir mit Skateboard und Mountainbike da tolle Tricks aufgeführt haben. Aber bei uns in der Gegend zumindest bestimmt keine Punker so, ne? Und das ist was, wo ich sagen würde, das nehme ich mir zumindest vor, was ich auch nicht wieder in Zukunft machen möchte. Also meinen Horizont so einzuschränken, dass da gegebenenfalls was vorbeigeht. Von daher Panzer Tape oder wie hießen die aus Flensburg? Genau. Und die anderen TOD, ja. Selbst wenn man es nicht mag, ruhig mal vorbeigehen am Samstag, wenn man nicht in Krefeld ist und zu Income Leergut und Nonstop Stereo geht. Man muss auch seinen Geschmack erweitern können. Es ist ja nicht unbedingt, es geht ja nicht um die Musik, es geht ja um das ganze, um die ganze Atmosphäre, ne? Also ich gehe ja nicht hin, um dann irgendwie dem Gitarrist auf die Finger zu klotzen und zu gucken, wie er denn seine Gitarre spielt, sondern die Musik ist ja mehr oder weniger nur bestimmt die Zuschauer und Zuschauerinnen und das Umfeld. Meistens ist ja so, dass ich dann bei solchen Aktivitäten dann, wenn ich auf so ein Konzert gehe, dann meistens dann da stehe, wo es Bier gibt. Das hört der Künstler ja jetzt nicht gerne, aber... Nee, aber es ist halt so. Oft ist es so, ja. Ja, um die Liste abzuschließen, 5 Punkte sollte ich sagen. Ja. Der letzte wäre ganz philosophisch einfach niemals nie zu sagen. Mm. Ja, was schön, ne? Ja. Auch zu harten Drogen? Ja, ich hätte mir jetzt zum Beispiel, wäre jetzt auch eine Antwort gewesen, wo Heroin würde ich sagen, nee, würde ich auch eigentlich weiterhin zu stehen. Aber wer weiß, in welchen Situationen man im Leben kommt, ne? Wenn du irgendwie genau weißt, du hast jetzt nur noch 30 Sekunden zu leben, weil die Erde untergeht, oder dann kannst du dir auch den Schuss deines Lebens setzen, ne? Ja, das stimmt, ja. Also von daher kann es immer Situationen und Wechsel im Leben geben, wo man sagt, jetzt ist alles anders und jetzt... Jetzt erst recht. Mach ich jetzt erst recht, genau. Ja. Ja, was ich noch hier mir aufgeschrieben habe, ich war beim Neo-Magazin am Mittwoch, letzten Mittwoch, mit dem Doof von Din Dirk. Sagt ihr das was? Das mit dem Jan Böhmermann? Und da wollte ich mal Neo-Magazin... Also es hat nichts mit Neon-Magazin zu tun, mit diesem Heftchen. Ja? Ist auch nicht im Fernsehen, also auch nicht ZDF Neo. Oder so. Doch, ZDF Neo ist es, ja. Achso, ja, okay, doch. Ja, klar. Ja. Ja, das läuft aber auch im Internet, kann man sich da irgendwie im Internet angucken. Und da war ich halt gewesen, wollte halt mal sehen, wie sich Profis machen. Ich habe da 2 Eintrittskarten geschenkt bekommen. Und der Doof war total irgendwie negativ drauf. Scheiße hier und überhaupt. Und dann haben gesagt, hey Alter, sind wir mal hier, jetzt haben wir mal Freikarten. Mich interessiert das halt, ne? So Thema Medien und wie halt der Typ da jetzt irgendwie da abgeht, ne? Wie das halt so alles läuft. Ne? So die Hintergründe mit den Kameras und der ganze Schwachsinn. Und ich habe gemerkt, das ist alles verdammt viel Scheißarbeit, was die da machen, ne? In so einer verstaubten Lagerhalle haben die da irre Technik da irgendwie am Start. Und hier in Ehrenfeld. Und das ist so ein Job, wo ich nie machen will, weil es wirklich viel, viel, viel Arbeit ist. Und aber was ich wirklich interessant fand an dem ganzen Ausflug, den wir da gemacht haben, wie der das Warm-up gemacht hat mit dem Publikum, um das irgendwie ein bisschen aufzuheizen, der ist mit einer freundlichen Art ist er hergegangen und hat erstmal alle Leute beleidigt, die im Publikum saßen. Es waren so 100 Leute und es war wirklich extrem amüsant, wie er da durch die Reihen schlawenzelt ist und die Leute beleidigt hat. Und ich habe echt nur in dem Moment gedacht, ey, hoffentlich spricht er mich nicht an. Und irgendwann hat er gemeint, ja, hier sitzt auch jemand, der auch für einen Radiosender moderiert. Und der Doof stößt mich so an und meint, guckt mich an und meint, und ich so, ey, Alter, halt bloß deine Fresse. Und zum Glück war noch jemand anders irgendwie im Publikum, der irgendwie für Hitradio, FFN oder sowas moderiert. Und da hat er den ja natürlich gemeint und da ist der Krug nochmal an mir vorübergegangen, oder wie man so schön sagt. Auf jeden Fall habe ich... Hast du da Flattern gekriegt? Aber. Ich habe echt Flattern gekriegt. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie nichts dazu, wenn er mich jetzt angelabert hätte mit seinem Mikrofon. Ich hätte einen trockenen Mund gehabt und hätte irgendwie nichts sagen können. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ja. Ja, Profi halt. Profi, ja. So, wir können noch ein schönes Lied spielen. Vorher wollen wir ganz kurz nochmal hinweisen auf den 20.12. Genau. In Oberhausen, Druckluft, das Weird Sounds Fest mit Mr. Ivo Spassard, für Rockstock, Income Leergut, Steffi Böller and the Headbreakers. Genau, und wenn euch die Bands nicht interessieren, kommt auf jeden Fall trotzdem vorbei, weil der Assi hat nämlich an dem Tag Geburtstag oder feiert seinen Geburtstag und das ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Ja, das war wieder hier Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 20.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich würde mal sagen, wir spielen eine Band aus deiner Heimatstadt, nämlich aus Duisburg, nämlich die Band Eisenpimmel, oder? Auch immer gern gehört, ja. Ja, das Lied heißt Musik. Wie du bist schon fertig? Ich fange gerade erst an. Ja. Gute Nacht und... Ja, gute Nacht. Schönen Dank. Bleibt. Wir sehen uns am 20.12. am Leben. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich hab noch